Hier ist Peters Inforadio. Am 19. März 2006 fand im Westerwald eine Veranstaltung mit dem Vorsitzenden der NPD-Fraktion im Sächsischen Landtag, Holger Apfel, statt. Wie üblich war auch diese Veranstaltung von den bekannten Polizeischikanen begleitet. Begründet wurden diese mit Ankündigungen der Antifa und dem Personenschutz für den Abgeordneten Apfel. Warum sich die Maßnahmen von Staatsschutz und Polizei deswegen aber gegen die Nationalisten richteten, wird wohl das Geheimnis der Sicherheitskräfte bleiben. Immerhin scheinen die Beamten im Nebenraum des Veranstaltungssaales einen angenehmen und gemütlichen Abend verbracht zu haben, der bis spät in die Nacht dauerte, während draußen auf dem Parkplatz das verkehrswidrig geparkte Einsatzfahrzeug den an- und abreisenden Gästen im Wege stand und umfangreiche Rangiermanöver notwendig machte. Jeder zivile Besucher hätte dafür einen Bußgeldbescheid bekommen. Aber von solchen Nebensächlichkeiten ließen sich die etwa 50 Deutschen im Saal nicht die Laune verderben. Auch als eine besorgte Mutter in den Saal stürmte und den Versammlungsleiter aufforderte, sofort ihren minderjährigen Sohn herauszugeben, sorgte sie damit nur für allgemeines Kopfschütteln. Das Mitgefühl der Anwesenden galt dem Sohn, der offenbar schon häufiger unter solch peinlichen Auftritten seiner Mutter zu leiden hatte. In seiner Rede rechnete Holger Apfel mit den etablierten Parteien ab. Anstatt die versprochenen Arbeitsplätze zu schaffen, hat Gerhard Schröder eine Reform begründet, die das Papier nicht wert ist, auf dem sie gedruckt ist. Eine Reform namens Hartz IV, die letztendlich nichts anderes als ein sozialpolitischer Offenbarungseid der Bundesregierung ist. Damit nicht genug, werden uns aber natürlich in den nächsten Monaten und in den nächsten Jahren besondere sozialpolitische Schweinereien bevorstehen. Denn es ist schon absurd, dass als Feuerwehr bei der letzten Bundestagswahl ausgerechnet die sozialpolitischen Brandstifter namens Angela Merkel und Franz Müntefering mit der neuen Regierungsbildung betraut wurden. Sein Blick auf eine Zukunft der BRD unter den Etablierten fiel dementsprechend düster aus. Und es wird wohl unter einer schwarzen Regierung mit roten Einsprengseln wohl nur eine Frage der Zeit sein, bis denn dann die Ausstellung des Rentenbescheids ein und dasselbe Datum tragen werden wie die Ausstellung der Todesurkunde. Auch für die Arbeitslosen sieht es nicht gut aus. Die dann schlussendlich darin gipfelt, die Hartz-Empfehlungen, dass dann die Arbeitslosenhilfe mit dem Sterbegeld zusammengelegt wird. Ein Hauptanliegen der Etablierten ist natürlich die Bündnistreue zu den USA. Und nicht zuletzt steht diese Partei unter der Führung von Angela Merkel natürlich wie keine andere Partei für eine noch widerwärtigere, ekelhaftere Hörigkeit gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika. Und für uns als volkstreue Deutsche ist es eine Selbstverständlichkeit, dass wir uns an die Seite aller freien Völker stellen, die dem angloamerikanischen Terror zum Opfer fielen. Für nationalgesinnte Deutsche können auch die Linken keine Alternative sein. Ihr habt alle sicherlich das Namensspiel mitbekommen, wie lange hat man darüber verhandelt, wie man sich nennen möchte, PDF und WASG, die ja jetzt inzwischen also auch nicht mehr ganz so dicke sind und schon am Überlegen sind, in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern gegeneinander zu kandidieren. Es waren zähe Verhandlungen, Linkspartei, demokratische Linke, vereinte Linke. Das Ehrlichste der Welt wäre es gewesen, sie würden sich so benennen, wie es dem eigenen Anspruch am gerechtesten würde, nämlich sie einfach Sozialistische Einheitspartei Deutschlands nennen, SED, das käme dem sicherlich am nächsten. Und man möge alles glauben über Oskar Lafontaine, aber sicherlich nicht, dass er ein aufrechter Linksnationaler oder gar ein Freund des deutschen Arbeiters sei. Oder glaubt allen Ernstes jemand, dass die neue Linkspartei, die im Bundestag mit 8% der Wählerstimmen sitzt, dass diese Partei allen Ernstes im Deutschen Bundestag die Interessen des deutschen Arbeiters vertritt oder aber gar sich im Deutschen Bundestag gegen die weitere Zuwanderung von ausländischen Lohndrückern, vor allem aus Osteuropa, auf den deutschen Arbeitsmarkt einsetzen würde. Liebe Freunde, eher gewinnt Angela Merkel noch die Wahl für Miss Germany. Kameraden, Oskar Lafontaine und Gregor Gysi sind in Wolle gefärbte Internationalisten, die mit, wie ich schon sagte, rechten Aussagen eine linke Gesellschaftspolitik salonfähig machen wollten und wollen. Aber nicht nur auf Bundesebene gibt es Konflikte mit den Linken. Auch im Sächsischen Landtag sind Zusammenstöße mit den Ex-Kommunisten der früheren DDR an der Tagesordnung. Selbst die etablierte Presse berichtet manchmal darüber. Und die Bildzeitung schrieb dann auch am nächsten Tag über die Abgeordnete Julia Bonk. Sie ist schön, sie ist jung, aber ist sie auch ganz dicht im Kopf. Und wenn die PDS sich nicht lächerlich macht, dann tun es die Grünen. Und liebe Freunde, wie immer, wenn es also um politische Dummheit im Sächsischen Landtag geht und die PDS einen markanten Stein gesetzt haben, meldet sich dann im Sächsischen Landtag auch noch die Vertreter der Grünen Partei zu Wort, um dann noch eins in Sachen Dummheit draufzusetzen. Da kam dann nämlich die Grünen-Abgeordnete Astrid Günther-Schmidt. Das ist eine Abgeordnete, die sich immer umdreht, wenn ein NPD-Vertreter spricht, um uns nicht ins Gesicht schauen zu müssen. Astrid Günther-Schmidt stellte sich im Sächsischen Landtag hin und erklärte, dass jahrhundertbekiffte Demokraten lieber seien als ein besoffener Nazi. Liebe Freunde, ein Rausch ist vergänglich, die Dummheit von PDS und grünen Abgeordneten aber niemals. Aber die PDS ist längst nicht mehr die Arbeiterpartei, die sie vorgibt zu sein. Die PDS ist inzwischen eine Partei des Turbokapitalismus geworden. Im Folgenden ging Apfel auf aktuelle Geschehnisse der sächsischen Tagespolitik ein. Auch im Sächsischen Landtag wurde der Verkauf von städtischen Wohnungen an amerikanische Investoren ausgiebig behandelt. 48.000 Wohnungen sind nun Spielsteine in einem turbokapitalistischen Wohnungsmonopoly. Und daran beteiligt war niemand anderes als die PDS-Linkspartei. Für ein Butterbrot, für einen Judaslohn hat diese Partei ihre Wahlversprechen, ihre Wähler, ihr Programm ans internationale Finanzkapital verkauft. Sie haben das Volk belogen und betrogen und sie werden es in Zukunft auf noch viel schamlosere Art und Weise tun. Wie Apfel weiter sagte, stellen auch die anderen Parteien keine Alternative dar, denn sie gleichen einem Ei dem anderen ganz so, als seien sie gemeinsam aus einem angloamerikanischen Umerziehungslaboratorium herausspaziert. Die Deutschen, die 1989 ihre Freiheit auf der Straße gegen das SED-Regime erkämpft haben, haben das nicht getan, damit ihre Wohnungen jetzt an fremde Investoren verschleudert werden. Wir können stolz sein auf die Deutschen, die 1989 auf die Straße gegangen sind und für die Einheit und Freiheit der deutschen Nation gekämpft haben, als die Bonner Separatisten längst die Zweistaatlichkeit West- und Mitteldeutschlands festgeschrieben hatten. Aber das wichtigste Problem von Gegenwart und Zukunft ist zweifelsohne die Globalisierung. Und ich denke, wir sind uns alle einig, dass die Globalisierung das Krebsgeschwür Nummer 1 der Gegenwart ist. Die Globalisierung ist dafür verantwortlich, dass auf der einen Seite in Deutschland und in Europa immer mehr Arbeitsplätze ins Ausland exportiert werden, vor allem nach Osteuropa exportiert werden, und auf der anderen Seite immer mehr ausländische Billiglohndrücker nach Deutschland importiert werden. Die Realität sieht so aus, dass sich das Sozialniveau in Europa immer stärker auf einer Stufe einpegeln wird, leider Gottes nicht auf deutschem Sozialniveau, sondern auf polnischem, auf ukrainischem und eines Tages vielleicht auch auf indischem Niveau. Wer in Deutschland Profite erwirtschaften will, der muss auch in Deutschland produzieren und hier seine Steuern zahlen oder aber damit rechnen, dass auf seine Produkte bei Einfuhr drastische Schutzzölle erhoben werden, so wie es auch in den Vereinigten Staaten von Amerika gang und gäbe ist. Ein weiteres Thema seiner Rede war für Holger Apfel die Bevölkerungspolitik. Wenn Professor Herwig Birk erklärt, dass bereits in 4 Jahren, im Jahre 2010, in Westdeutschland in der Gruppe der unter 40-Jährigen die Deutschen die Minderheit darstellen werden, liebe Freunde, dann sollten bei uns allen die Alarmglocken wirklich drastisch läuten. Die doppelte Staatsbürgerschaft ist eine ganz große Gefahr, weil natürlich hier die etablierten Parteien sich ihre multikulturelle Gesellschaft schönrechnen wollen. Die Verantwortung und die Schuld tragen nicht die Ausländer. Die Verantwortung tragen die skrupellosen Politiker, die in ihrem Multikulti-Wahn dazu beitragen, dass überhaupt derartige Verhältnisse geschaffen werden. Nach Ansicht der Etablierten reicht es, einem Migranten einen deutschen Pass zu geben, um ihn zum Deutschen zu machen. Die NPD sieht das jedoch anders. Oder wird die Türkenmama dadurch deutscher, dass sie das Kopftuch gegen die Pilzkopffrisur von Frau Merkel eintauscht? Nein, liebe Kameraden, eine türkische Salami wird auch dann kein Deutschländerwürstchen, wenn sie 3 Wochen lang in einem deutschen Kühlschrank gelegen hat. Weiter ging Apfel auf den Bürgerentscheid in Reinhardsdorf-Schöner ein. Bei 93% der Reinhardsdorf-Schöner Menschen haben für dieses NPD-Bürgerbegehren gestimmt. Und ich bin zuversichtlich, wenn im April jetzt die Wahlen stattfinden in Reinhardsdorf-Schöner, dass der NPD-Kandidat Michael Jacobi vielleicht seit vielen, vielen Jahren das erste Mal wieder ehrenamtlicher Bürgermeister der NPD werden wird. Dann wandte er sich der allgemeinen Fraktionsarbeit im Landtag zu. Liebe Freunde, die NPD hat, um auch immer einen kleinen Eindruck zu verschaffen, dass wir nicht einfach nur im Sächsischen Landtag sitzen und Däumchen drehen, hat in den ersten 1,25 Jahren, in den ersten 15 Monaten immerhin 676 parlamentarische Initiativen gestartet. Besonderes Aufsehen erregte der Antrag der NPD zur Einführung der Todesstrafe für Kinderschänder. Die NPD-Fraktion hat deshalb den Antrag gestellt, da auf Landesebene keine derartige Initiative möglich ist, dass sich die Staatsregierung für eine Gesetzesinitiative zur Änderung des Grundgesetzes und zur Änderung der Europäischen Menschenrechtskonvention einsetzen möge. Ein Riesenaufschrei ist in dem Zusammenhang natürlich im Landtag offenbar geworden. Uns wurde das Grundgesetz um die Ohren gehauen, welches in Artikel 1 vorschreibt, die Würde des Menschen sei unantastbar. Und es ist natürlich schon bemerkenswert, dass diese herrschenden Politiker die Menschenwürde des Täters vor die Würde des Opfers stellen. Als die NPD es dann auch noch wagte, einer Gedenkminute für die Opfer des Nationalsozialismus fernzubleiben, brach bei den Etablierten das kalte Entsetzen aus. An dem geschichtsträchtigen Ort Dresden hat die NPD die Unverschämtheit gehabt, auch einmal an das Leid der deutschen Opfer angloamerikanischen Bombenterrors gedenken zu wollen. Aber nein, der Landtagspräsident Erich Ilgen ist aufgestanden. Es wurde nicht einmal über den Antrag der NPD debattiert oder gar abgestimmt. Herr Ilgen stand auf, bat alle Abgeordneten, sich von den Plätzen zu erheben und wieder mal explizit nur der Opfer des Nationalsozialismus zu gedenken. Liebe Freunde, in dieser Situation war es für uns ein Akt der nationalen Selbstachtung, dass wir uns an dieser Selbstbesudelung, an diesem Nationalmasochismus nicht beteiligen. Wir haben den Sächsischen Landtag in diesem Moment verlassen und ich sage ganz offen, ich würde es jederzeit wieder tun. Liebe Freunde, wir werden so lange nicht nach Auschwitz fahren, wie es in Deutschland und Österreich möglich ist, dass Historiker für die Freiheit der Geschichtsforschung in Gefängnisse gesperrt werden. Wir haben deutlich gemacht stattdessen, wir fordern Freiheit für David Irving, Germa Rudolph und Ernst Zündel. Es zeigt also, dass gerade auch durchaus unsere Wähler eine klare und deutliche Sprache lieben und nicht die Angepasstheit der bürgerlichen Feiglinge das Wort reden. Der Weg zum Erfolg führt für Apfel ganz klar über den Zusammenschluss der nationalen Kräfte. Erst der Deutschlandpakt, der Schulterschluss von NPD und DVU, hat dafür Sorge getragen, dass volkstreue Deutsche in Sachsen und in Brandenburg ins Parlament eingezogen sind. Der sinnlose Bruderkampf im volkstreuen Lager ist beendet. Auf der einen Seite arbeiten NPD und DVU freundschaftlich zusammen. Auf der anderen Seite haben wir die Zusammenarbeit mit vielen freien Nationalisten intensivieren können, weil klar ist, dass es nicht darum geht, was jemand gestern getan hat oder dass man hier und da mit diesem und jenem irgendwelche Streitigkeiten ausgelebt hat. Das war ja mit der DVU lange genug auch der Fall, sondern es ist wichtig, nach vorne zu schauen. Es ist nicht entscheidend, was jemand gestern getan hat, sondern was er bereit ist, heute und morgen für sein Vaterland zu leisten. Denn die NPD ist eine Partei der Jugend. Und es ist schon bemerkenswert, wenn die grünen Politikerin Waltraud Schoppe resigniert feststellen muss, ich war vor 10 Jahren das jüngste Mitglied meines Kreisverbandes und ich bin es heute noch immer. Das, liebe Kameraden, macht deutlich, dass die Grünen ganz im Gegensatz zur NPD, zum volkstreuen Lager, eine Eingenerationenpartei sind, die eigentlich längst auf den Politkomposthaufen gehört. Wir sind stolz darauf, Deutsche zu sein, nicht für uns, aber alles für unser geliebtes deutsches Vaterland. Sie hörten Peters Inforadio. Besuchen Sie uns im Internet unter www.petersinforadio.tk.